WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 23. Juni 1942. Der Geburtstag des Musikers Hannes Wader. Das ist ein ganz toller, volkstümlicher Typ. Ja, diesen folkloristischen Touch. Und das ist ein uriger Typ. Wunderbare Gesänge, wunderbare Komposition. War eigentlich meine Jugend. Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hannes Wader ist ein schräger Typ aus Ostwestfalen, geboren heute vor 75 Jahren in Bielefeld. Schon mit 3 Jahren singt er auf Familienfesten auf der Reeperbahn nachts um 12:30 von Hans Albers. Mit 13 verlässt er die Schule, lernt Dekorateur. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Meine einzige musikalische Ausbildung war der Mandolinenverein, den mein Vater 1927 gegründet hat, als sozialdemokratischer Arbeiter. Und da habe ich Gitarre und Mandoline spielen gelernt. Nicht nur der Musik, auch der Mädels wegen. Ich weiß, so ein Mädchen ist eigentlich viel zu schade für mich, viel zu schade für mich. Ich sah auch beschissen aus, fand ich damals jedenfalls. Und wie sollte man da an Mädels rankommen? Da blieb mir nur eins, zur Gitarre greifen und zu singen. Da er das schließlich auch während der Arbeitszeit macht, feuert ihn sein Chef. Der 20-Jährige zieht nach Berlin, studiert Grafik und jobbt als Straßenmusiker. Damals spielte ich ja auch noch Klarinette, dann bin ich auf den Kurfürstendamm gegangen und haben mit anderen Leuten, die ich dort traf, Musik gemacht. Und diese Standardstücke aus dem Swing- und Oldtime-Bereich. Was spielten wir dann? Und die Leute zahlten auch immer. Dann konnte man hinterher zu Aschinger gehen. Aschinger war so ein Traditionsladen, wo man im Stehen für 50 Pfennig eine Erbsensuppe bekam und sogar noch Nachschlag. Also man konnte davon leben. In Berlin lernt Hannes Wader auch andere Musik kennen. Rock, Folk, Country und vor allem die Chansons von Georges Brassens. Ich verstand kein Französisch. Und das hat mir jemand mal übersetzt. Und ich war wie vom Donner gerührt, was der da so lapidar so sang, mit einer Gitarrenbegleitung, wie ich sie auch beherrschte. Diese Inhalte. Unglaublich, er sang aus seinem Leben und teilweise mit einem kritischen Druck so beiläufig dahin. Und da habe ich gesagt, das mache ich auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mein erstes Lied geschrieben. Das heißt Loch unterm Dach. Ich friste in einem Loch unterm Dach als armer Hund mein Dasein. Hab wenig zu essen, drum lieg ich oft wach und hungre bei Wasser mit Wein. Auch Waders Texte sind autobiografisch. Sie handeln von seinem Leben als Untermieter, von Geld, Kneipen, Freunden. Und dann kam die Burg Waldeck. Und das war ja überhaupt das Dollste. 1966. Bin ich zum ersten Mal eingeladen worden. Auf der Burg Waldeck im Hunsrück finden die ersten Open-Air-Festivals Deutschlands statt. Die Musik, Chansons, Folk- und Protestsongs. Die Künstler Franz Josef Degenhardt, Schubert und Black, Reinhard May. Ich saß auf diesem Rasen und wurde Zeuge, wie ein großer, schlagsieger, hagerer Junge mit einem kühnen Sprung die Bühne erklomm, meisterhaft Gitarre spielte und dazu sang. Und wir alle wussten, dass da ein Meister vor uns stand, Hannes Wader. Und ehe ich ein Wort der Entschuldigung fand, war ich von allen Kollegen längst als Intellektueller erkannt. Da trat ich dann auf mit 3 Liedern, mehr hatte ich nicht. Dann wollte ich von der Bühne gehen und dann tobten die Leute und ich dachte, die hauen mich jetzt. Und dann habe ich die 3 Lieder nochmal gesungen. Da haben sie mich dann runtergelassen und da war ich so fertig, bin ich in den Wald gerannt und habe fast einen Heulkrampf gekriegt, weil ich nicht wusste, wie mir da geschah. Es war aber mein Durchbruch. Dann kamen dann auch die ersten Medien, da kam Übertragungswagen vom WDR. Die sendeten das dann und plötzlich gab es die Szene und ich gehörte dazu. Zurück in Berlin steht Wader jeden Abend auf bis zu 5 Bühnen, oft auch gemeinsam mit Reinhard May. Er gilt als Geheimtipp unter den Liedermachern und kommt gut an, auch bei den Frauen. Jeden Tag kam sie mir entgegen und ich gewöhnte mich daran, wie man an das, was man oft hört und sieht, sich eben gewöhnen kann. Und eines Tages kam Reinhard und sagte, Hannes, ich habe hier ein Angebot, wir können eine kleine Tournee machen. Ich kann es aber nicht allein, ich habe nicht genug Lieder. Du hast doch auch ungefähr 6 Lieder. Die schmeißen wir zusammen, haben wir ein schönes Abendprogramm. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Wir fuhren in Reinhards Käfer, hellgrau, durch die Bundesrepublik. Und das war fantastisch. Wir wurden überall freundlich empfangen. Und als wir die Tour beendet haben, war für uns klar, dass wir unser Studium nicht weiterführen würden und das jetzt zu unserem Beruf machen wollten. 1969 erscheint War das erste Schallplatte, ein Jahr später die zweite. Seine Texte werden gesellschaftskritischer. Wenn's dein Wunsch ist, sprach der Mann, so wie die anderen zu sein, halte dich an deinen Chef, kriech ihm einfach hinten rein. Das übst du fleißig, bis sich dein Profil schön sanft und glatt an der Darmwand deines Vorgesetzten abgeschliffen hat. Es hatte vorher in Deutschland seit Walter von der Vogelweide solche Lieder, wie ich sie schrieb, gar nicht gegeben. Aber sie waren trotzdem nicht richtig. Was die Leute eigentlich wollten, war: Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapitalismus muss weg. Das wollten sie hören und das lieferte ich ihnen nicht. Sondern ich lieferte ihnen etwas ganz anderes, aber in einer Sprache, die sie so nicht wollten. In einer Sprache, die unerhört war. So drückte man sich nicht aus damals. Und schon wandte sich der Junge an den sauberen Verein, mit dem heißen Wunsch, bald auch so ein schöner Arschkriecher zu sein. Die ersten Lieder hatten keine politische Aussage, wenn dann indirekt. Das änderte sich nach meiner dritten Platte, die hieß 7 Lieder, und das war ein weiterer Durchbruch. Also mit diesem Durchbruch ging es mir nicht besonders gut. Plötzlich löste sich alles auf, auch meine sozialen Bindungen. Ich hatte viel mehr Geld als all die anderen, mit denen ich sonst normalerweise umging. Eine Stadt, in der alles stinkt, wo alles spuckt und kracht und raucht. Eine Stadt, deren Namen man nicht zu kennen und die man nie gesehen zu haben braucht. Hannes Wader beschließt, Berlin zu verlassen. Er mietet eine Wohnung in Hamburg. Doch vor dem Umzug trampt er nochmal durch Europa. Weil ich wusste, wenn ich zurückkam, würde es nicht mehr so sein wie vorher. Und so war es auch. Nämlich als ich nach Hause kam und eine Tournee begann, wurde ich in Essen von der Bühne herunter verhaftet. Und zwar wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ohne es zu wissen, hat er seine Hamburger Wohnung im Herbst 1971 untervermietet an die RAF-Terroristin Gudrun Enslin. Und die ganze Bader-Meinhof-Bande hat diese Wohnung in Hamburg besetzt und dort haben sie Schalldämpfer ausprobiert und in der weiteren Umgebung einen Polizisten erschossen. Ganz furchtbar. Ich denke nur, der weiß, wovon ich spreche, den die Justiz auch schon mal in den Mangel nahm. Totales Ausgeliefertsein, die Schwäche, die nackte Angst und das Gefühl der Scham. Fast 10 Jahre lang wird Hannes Wader danach von der Polizei observiert. Medien und Veranstalter boykottieren ihn. Ein Auftritt in Bonn, Bad Godesberg. Und zwar mit Berliner Künstlern. Inselburg und Co., Reinhard May, Schubert und Black. Und da wurde mir der Zugang verweigert. Ja, sie sind hier draußen. Sie treten hier nicht auf. Zum Beispiel in Österreich war eine Tournee geplant. Die wurde abgesagt, weil die Veranstalter und die Behörden mich nicht in Österreich sehen wollten damals. Also es ging schon richtig zur Sache. Es war eine Zerreißprobe. Ich bin da zum Skelett abgemagert. Ich habe mich auch nur geraucht und nur Schnaps getrunken. Davon habe ich gelebt. Hannes Wader zieht sich zurück in eine alte Mühle in Nordfriesland, veröffentlicht Gentis, plattdeutsche Lieder, eigene Songs. Und 1977 wird er Kommunist. Ich brauchte wieder Boden unter den Füßen, auch weltanschaulich. Ich wollte wieder irgendwo dazugehören. Und da kamen natürlich die Normalparteien gar nicht in Frage, nur die DKP, Deutsche Kommunistische Partei. Und das war eine ganze Weile lang gut und richtig für mich. Ich würde sogar sagen, lebensrettend. Wader tritt bei Gewerkschaftsversammlungen auf und vor bestreikten Betrieben. Wir verstehen unsere Lieder als politisch. Wir sind davon überzeugt, dass diese Welt veränderbar ist und dass diese Welt von Menschen, durch Menschen, menschlicher zu machen ist. Sein Lied »Es ist an der Zeit« wird zur Hymne der neuen Friedensbewegung. Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. es ist an der Zeit. In den 1980er Jahren heiratet Hannes Wader die Psychologin Cordula. Als ich Hannes kennenlernte, das fand ich auch eigentlich ganz faszinierend. So jemand, der in der DKP ist und wirklich das alles 100% vertritt. Dann kam Tschernobyl und die kommunistische Welt in sich zusammenfiel. Zusammenbruch und Verlust meiner Weltanschauung, ja, totaler Einbruch. Wader tritt aus der DKP aus, hat keine Lust mehr auf Konzerte und veröffentlicht jahrelang auch keine Platten mehr. Diese Begeisterung, die du damals auch ausgestrahlt hast, die ist in der Form nie wiedergekehrt. Ja, das ist, ne? Das ist wahr. Man kann sagen, ich bin immer grandios gescheitert, irgendwo immer mal. 1998 hat er rund 1,5 Millionen Mark Schulden. Er verkauft die Mühle und zieht mit Frau, Sohn und Tochter zunächst auf einen Hof im Kreis Steinburg, später in eine Wohnung nach Kassel. Meine Frau ist wesentlich jünger als ich, sie ist Psychologin. Nur da haben wir gesagt, da wo dir was angeboten ist, dein Job, da gehen wir hin. Heutiger Morgen dort, ist schon was dran. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Hannes Wader tritt wieder auf, mit Freunden wie Klaus Hoffmann oder Reinhard May, singt wieder Volkslieder. Die Wege, die Hannes gegangen ist, waren nie die Wege des geringsten Widerstandes. In einer Zeit, wo mit dem Begriff Volksmusik Schindluder getrieben wird, wo eine ganze Sprachkultur den Bach runtergeht, singt Hannes Wader Volkslieder. Hannes kann das, weil er wie kein anderer über den Verdacht erhaben ist, zu Volkstümeln und weil Hannes uns mit seinen Liedern selbst Volkslieder geschenkt hat. Anfang der 2000er Jahre erlebt er sein großes Bühnencomeback auf einer Tournee mit Kollege Konstantin Wecker. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Eine Zusammenarbeit, die 2010 wiederholt wird. Die ersten Konzerte, da hatte ich noch richtig Bammel, Lampenfieber, Probleme, weil ich ja doch nun mal ein Einzelgänger bin und dann mit der Band und dann noch auch mit jemand, der so eine Präsenz hat, wie mein lieber Freund Konstantin. Das war schon eine Herausforderung für mich. Bin auf meinem Weg, ohne Wiederkehr, schon so lang, schon so lang. Im März 2013 erhält Hannes Wader den Echo für sein Lebenswerk. Seine Lieder sind heute Hymnen, die auch von jüngeren Musikern wie den Toten Hosen gespielt werden. So vergeht ja, das ist der Nächste. Das ist weit, das ist weit. Und wenn das weiter so bleibt, die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre oder 40, ich bin ja noch jung, dann bin ich sehr zufrieden. Bis jetzt hat Hannes Wader über 40 Platten gemacht, mal poetisch, mal politisch, mal plattdeutsch. Im Herbst dieses Jahres verabschiedet er sich mit einer Deutschlandtournee von der Bühne. Sein allerletztes Konzert nach über 50 Jahren soll am 30. November in Berlin stattfinden. Das ewige heute hier, morgen dort ist ihm mit 75 doch zu anstrengend geworden. Das Liedermachen zum Glück nicht. Ich kann gar nicht aufhören zu schreiben, mir fällt immer noch was ein. Nein, ich will euch noch nicht verlassen, doch mich mit der Endlichkeit mal gedanklich zu befassen, wird für mich so langsam Zeit. Im Zeitzeichen gratulierte Ariane Hoffmann zum Geburtstag von Hannes Wader, der heute 75 Jahre alt wird. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Politiker Walter Rathenau. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.